взял на сцену. Ich habe jetzt sein Handy mitgenommen. Он мне не нужен здесь. Ich brauche dein Handy hier nicht. Эй, вам нужно всем деткам, которые это прочитали, выучить наизусть. Hey, an alle Kinder, die das jetzt gelesen haben, sollt das auswendig lernen. Попробуйте. Versucht das einmal. Я знаю, что вы уже 100 лет или 10 лет, сколько вы живете, не учили ничего. Ich weiß, dass ihr seit 10 Jahren lebt, das nicht gelernt habt, oder doch? Вы учили. Also ihr habt's gelernt. Они учили тоже. Die Kinder haben auch gelernt. Ваш сын учил. Ай, молодцы. Euer Sohn hat das gelernt. Вам единицу по-немецки дают. Ihr bekommt jetzt eine deutsche Eins. Deutsche Eins – это русская пятерка. Auf Russisch ist das eine Fünf. Так, между прочим. So, ну вот не уверен, что там еще кто-то учил там. Кто там? А они еще учат у нас в воскресной школе? Ja, in der Sonntagsschule wird noch gelernt. Respekt всем нашим детским работникам. Respekt an alle unseren Kindermitarbeiter. Они молодцы. Ihr seid super. Потому что учить наизусть – это просто необходимость. Denn etwas auswendig zu lernen ist eine Notwendigkeit. Notwendigkeit. Ты не просто развиваешь свою память. Du entwickelst nicht nur weiter deine Denkweise oder deine Erinnerung. Да, я сейчас детям про детей говорю. Ich rede jetzt gerade über die Kinder. Но ты создаешь детям библейскую базу. Aber du schaffst für die Kinder eine biblische Basis. И это важнее, чем если бы ты им 1000 Millionen, я не знаю, евро пожертвовал бы, отдал бы в наследство. Und das ist viel, viel wertvoller, als wenn du Millionen von Euro ihnen als Erbe hinterlassen würdest. Мои родители, они не оставили мне ни одного рубля и евро. Meine Eltern haben mir weder einen Rubel oder Euro gelassen. Нас было очень много. Wir waren viel zu viele. Зато они дали мне библейскую базу. Dafür haben sie mir eine biblische Basis gegeben. Много библейских стихов. Viele biblische Verse. Они дали мне эту базу. Sie haben mir diese Basis geschaffen. А эта база в моей жизни in meinem Leben дало мне все. Hat mir alles gegeben. Семью, eine Familie, дети, Kinder, дом, ein Haus. Я тебе перечислять могу много, но не боюсь, что ты будешь завидовать. Ich kann das noch mehr aufzählen, aber ich habe Befürchtung, dass du neidisch wirst. А зависть – это грех, поэтому я тебя освобождаю und от этого ist eine Sünde, und искушения. Befreie ich dich von dieser Versuchung. Бог дает тебе на основании этой базы. Denn Gott gibt dir aufgrund dieser Basis. Много чего. Viel, но когда у тебя она есть, aber wenn du diese Basis hast, когда у тебя есть Библия, wenn du die Bibel hast, в сердце, in deinem Herzen, в голове, in deinem Kopf, тогда ты будешь успешен во всех путях своих, говорит dann Слово Божие. Wirst du erfolgreich sein auf allen deinen Wegen, so sagt das die Bibel. Это очень интересная штука. Das ist eine sehr interessante Sache. Это Давид говорит, da sagte David, в Псалме первом, in dem Psalm 1, и это говорит Моисей, und da sagte auch Mose, Иисус Навин, und der Joshua Navin, он говорит, имей Слово Божие в мозгах твоих, в сердце твоем. Er hat gesagt, du sollst das Wort Gottes in deinem Verstand, in deinem Herz haben. День и ночь. Tag und Nacht. День и ночь. Tag und Nacht. Я недавно открыл для себя секрет. Ich habe vor kurzem für mich ein Geheimnis entdeckt. Потому что многие христиане, они днем пользуются Библией. Denn viele Christen benutzen mittags die Bibel. Ну, по крайней мере, я это ожидаю. Also zumindest erwarte ich das. Что ты каждый день читаешь Библию. Dass du täglich die Bibel liest. Ну, по крайней мере, вот в своем разуме должен вспомнить что-то. Also zumindest solltest du in deinem Verstand sich an etwas erinnern. Но немногие пользуются Библией ночью. Aber nicht viele benutzen die Bibel in der Nacht. Кто из вас пользуется Библией ночью, не поднимай руки. Also wer von euch die Bibel in der Nacht benutzt, bitte hebt deine Hand nicht. Хотя если ты можешь, то можешь поднять, но я Obwohl, сомневаюсь. Wenn du es kannst, dann kannst du es gerne heben. А в этом секрет. Aber in dem steckt auch das Geheimnis. И день, и ночь. Der Tag und Nacht. Потому что ночь рождает день. Denn die Nacht bringt den Tag zu Ты слышишь? Hörst du das? То, что ты пережил ночью, ты будешь днем проецировать. Das, was du nachts erlebt hast, das wirst du am Tag projizieren. В своем поведении, в своем настроении. In deinem Verhalten, in deiner Stimmung. Ночью происходят невероятные вещи во сне. Denn nachts passieren unglaubliche Dinge im Schlaf. Твой дух бродит, и ты не знаешь где. Dein Geist wandert rum und du hast keine Ahnung wo. И поэтому ночь – это очень сильная штука в нашей Deswegen жизни. Deswegen ist die Nacht eine sehr starke Sache in unserem Leben. Ты полжизни спишь, ты знал об этом? Du lebst ja oder du schläfst dein halbes Leben. Also vielleicht ein bisschen weniger. Aber это время слово Божие тоже должно работать в нас. Aber zu dieser Zeit sollte auch das Wort Gottes in uns arbeiten. Oh, это сила. Da steckt eine Riesenkraft dahinter. День и ночь. Tag und Nacht. Когда засыпаешь, размышляешь, ты жуешь эту жвачку. Wenn du einschläfst und denkst nach, dann kaust du diesen Kaugummi. Который ты получил в Библии. Das, was du aus der Bibel so bekommen hast. И это дает тебе покой. Und das gibt dir Ruhe. Ничто не дает покой, как Библия. Nichts gibt dir Ruhe wie die Bibel. Ничто. Gar nichts. Слово Божие фундамент. Das Wort Gottes ist das Fundament. Я так рад детям, которые здесь это прочитали. Ich freue mich an den Kinder, die hier das gelesen haben. И родители, пожалуйста, готовьте своих детей. Und Eltern, bereitet bitte eure Kinder vor. Для жизни. Für das Leben. В том, что вы дадите им Библию. Indem dass ihr ihnen die Bibel gibt. Это просто. Das ist einfach. Ты можешь перед молитвой читать Библию вслух. Du kannst vor dem Gebet die Bibel laut vorlesen. Я надеюсь, вы молитесь с детьми дома. Ich hoffe, dass ihr mit den Kindern zu Hause betet. Если нет, введите эту привычку. Wenn nicht, dann bitte macht das zur Gewohnheit. Мы молились три раза в день дома. Wir haben zu Hause dreimal am Tag gebetet. И перед этим каждый раз читали Библию. Und davor haben wir jedes Mal die Bibel gelesen. Я знаю, что сегодня это очень сложно сделать. Ich weiß, es ist heutzutage schwierig, das zu bewerkstelligen. Но все равно ты можешь попробовать. Aber trotz allem, du kannst es ja mal probieren. Ты можешь это сделать перед едой. Du kannst das gerne vor dem Essen machen. Потому что перед едой мы молимся. Denn vor dem Essen beten wir ja. Положи себе на стол твой Handy, твой мобильник. Lege auf den Tisch dein Handy, dein Mobiltelefon. Возьми перед молитвой, прочитай из Библии-App. Und nimm und lies etwas aus der Bibel-App hervor. Просто два стиха. Vielleicht nur zwei Verse. Слух. Einfach vor, laut vorlesen. И потом помолись. Und dann bete. И дети твои не слышали это. Und die Kinder, deine Kinder hören das. А еще лучше, если ты попросишь прочитать его из его мобильника. Und noch besser, wenn du dein Kind bittest, aus seinem Mobiltelefon das vorzulesen. И когда мы читаем вслух. Und wenn wir das laut vorlesen. Опять и опять. Immer und immer wieder. Это входит в твою ДНК. Das festigt sich in deiner ДНК. Это научно доказано. Das ist wissenschaftlich sogar bewiesen. Я буду об этом говорить в следующий раз. Aber ich werde das nächstes Mal sagen. Мы сегодня начинаем новую серию. Wir beginnen heute die neue Predigtserie. О небесах. Über den Himmel. Über den Himmel. Einfach himmlisch. Einfach himmlisch. Einfach himmlisch. Это так сильно. Das ist so stark. Я верю, что это тебя сегодня благословит и не только сегодня. Ich glaube, dass es dich heute segnet, aber auch nicht nur heute. И еще раз, родители. Und noch mal an die Eltern. Мы рожали детей. Wir haben die Kinder zur Welt gebracht. Не для земли. Nicht für die Erde. Слышишь? Hörst du das? Не для земли. Nicht für die Erde. Мы рожали их для вечности. Wir haben sie für eine Ewigkeit geboren. Мама, папа, если вы родили an ребенка. An alle Mamas und an alle Papas, wenn ihr ein Kind habt. Ты знаешь, что он умрет. Du weißt doch, dass es auch stirbt. Ты знаешь об этом? Wo weißt du das? Ты рожала его для чего? Wozu hast du ihn geboren? Для земли? Für die Erde? Для этих 60-80 лет тире. Für diese 60 bis 80 Jahre? А потом он умрет. Und dann stirbt das Kind. Причем умрет, может, разными способами, очень неприятными. Und dabei kann es auf verschiedene Art und Weise sterben und dabei nicht sehr schöne Art und Weise. Ты родила его для смерти. Du hast es für den Tod geboren. Или для чего? Oder für was? И люди, которые неверующие, они рожают детей для смерти. Und die Menschen, die nicht gläubig sind, die gebären die Kinder für den Tod. Это парадокс. Das ist eine Paradox. Они говорят, я живу для детей. Sie sagen, ich lebe für meine Kinder. Но эти дети умрут. Aber diese Kinder werden hier sterben. Некоторые вообще не имеют детей. Manche haben überhaupt gar keine Kinder. Какой смысл вообще в их жизни? Was für einen Sinn haben sie denn überhaupt in ihrem Leben? Если нету вечности. Wenn es keine Ewigkeit gäbe oder existiert. Какой вообще смысл? Was dann überhaupt für einen Sinn? 60-80 лет? 60-80 Jahre? Пшт. Да они пролетают вот так. Die verfliegen so schnell. Это вся жизнь? Ist das das ganze Leben? Тогда лучше не начинать. Dann ist es besser, das gar nicht zu beginnen. Тогда может вообще лучше не рожать. Dann ist es besser, gar nicht die Kinder zur Welt zu bringen. Просто живи в свое удовольствие. Also lieber einfach zu deinem Vergnügen. Они что же умрут? Denn sie werden doch auch sterben. Зачем жить? Aber wozu sollte man dann leben? Если нету вечности. Wenn es keine Ewigkeit gäbe. Поэтому, друзья, никогда не упускай эту перспективу. Deswegen, meine Freunde, lass diese Perspektive nicht los. Дети. Kinder. Рождаются. Kommen zur Welt. Для вечности. Für den Himmel. А твоя задача. Und deine Aufgabe. Познакомить их. sie bekannt zu machen mit der Ewigkeit. Говори с ним о совести. Spreche mit deinem Kind über den Gewissen. Учи их молиться. Bringe ihnen bei, wie man betet. Дай им библейскую базу. Gib ihnen diese biblische Basis. И это даст им все, что им нужно. Und es wird ihnen alles geben, was sie brauchen. Это гораздо важнее, чем все курсы, кружки. Das ist wesentlich wichtiger und notwendiger als alle Kurse. Шмотки, oder Handy. Kleider, Handys. Тем более важнее, чем всякие другие материальные вещи. Und noch mehr wichtiger als alle anderen materiellen Dinge. Okay. Okay. И эта новая серия, она сегодня ведет нас в вечность. Und diese neue Predigtserie, sie wird uns in diese Ewigkeit hineinführen. Кстати, вот те тексты, которые вы читали, я сегодня выбрал тоже. Übrigens, diese Bibelverse, was ihr heute gelesen habt, habe ich auch ausgewählt. Это такой случай, но это не случай. Das ist ein Zufall, aber es ist kein Zufall. Ирина выбрала эти тексты для вас. Это Denn die Ирина hat diese Texte für euch ausgesucht. В духе. Im Geist. Наши серии проповедей вообще не выбираются по принципу лотереи. Also unsere Predigtserien, sie werden nicht nach dem Lotterieprinzip ausgewählt. Ach, так взбрело мне в голову говорить не от мира сего. So ungefähr, ich komme auf einen Gedanken, ich rede von einem Thema, wir sind nicht von dieser Welt. Помните, да, мы 3 месяца говорили об этой серии. Ihr könnt euch bestimmt erinnern, wir haben 3 Monate lang darüber geredet. Не от мира сего. Nicht von dieser Welt. Мы не от мира сего, ты слышишь? Wir sind nicht von dieser Welt, hörst du? Мы не от мира сего. Wir sind nicht von dieser Welt. Amen. Еще Amen. Раз. Nochmal. Вы еще спите? Schlaft ihr noch? И также темы на домашних группах, они не выбираются так вот случайно. Genauso die Themen für die Kleingruppen, die werden auch nicht zufällig ausgewählt. Но это комплекс откровений, которые дополняют друг друга. Das ist Zusammenfassung der Verheißungen oder Offenbarungen. Комплекс как бы таких витаминов. Das ist so ein Komplex von Vitaminen. Минералов для твоего духа. Von Mineralien für deinen Geist. И мы получаем здесь сбалансированную пищу для духа. Und wir bekommen hier ausbalancierte Nahrung für unseren Geist. И каждая проповедь это определенный витамин. Und jede Predigt ist ein bestimmter Vitamin. Для твоего духа. Für deinen Geist. И наша тема на домашних группах. Und unser Thema für die Kleingruppe. Они распланированы уже на целый год. Sie sind verplant bereits für das ganze Jahr im Voraus. Это не просто еще одна тема. Das ist nicht nur einfach noch ein Thema. Но это сбалансированное питание для духа. Sondern das ist ein ausbalanciertes Essen für deinen Geist. И я слежу за тем, чтобы вы получали сбалансированную пищу. Und ich achte darauf, dass ihr dieses ausbalancierte Essen auch bekommt. Весь комплекс нужных витаминов. Also die ganze Komplexe von diesen Vitaminen. Моя сестра работает диетологом в Pflegeheim, доме для престарелых. Meine Schwester arbeitet im Pflegeheim als Diätassistentin oder Она Ernährungsberaterin. 8 часов в день собирает людям правильный комплекс витаминов. Also 8 Stunden am Tag versucht sie für verschiedene Menschen so einen Komplex von richtigen Vitaminen so zusammenzustellen. Потому что нельзя кушать только один шпинат. Denn es ist nicht gut, nur Spinat zu essen von früh bis abends. Spinat, здоровая вещь. Obwohl Spinat eine gesunde Sache ist. Он полезный, да. Es ist nützlich, ja. Но только в балансе. Aber nur im Balance. Ты знаешь, что есть витамин B. Du weißt doch, dass es Vitamin B gibt. Да? И ты знаешь, он хороший. Und du weißt, dass es gut ist. И ты читаешь Витамин B и думаешь, давай я его буду есть. Und du liest Vitamin B und du denkst dir, ja, jetzt werde ich das nehmen. Но вместо этого ты получаешь проблемы. Aber stattdessen bekommst du Probleme. И туалет становится твоим местом жительства. Und die Toilette wird zu deinem Wohnort. И это есть нет gut, nicht gut. Und das ist tatsächlich nicht gut. Туалет нужно посещать, но не надо там жить. Also Toilette sollte man besuchen, aber man sollte dort nicht leben. Кто-то вот не просто посещает сети, он уже там живет. Jemand zum Beispiel besucht nicht nur Social Media, sondern er lebt bereits in diesen Netzen. Его голова уже живет в ТикТоке. Sein Kopf lebt bereits im TikTok. Или в Фейсбуке. Oder im Facebook. Твоя голова должна жить в Библии. Dein Kopf soll in der Bibel wohnen. Если ты хочешь успех, конечно. Wenn du natürlich Erfolg haben Если möchtest. Если не хочешь, живи в ТикТоке. Wenn du es nicht willst, dann kannst du gerne in TikTok deine Но Zeit verbringen. Но лучше быть в Библии. Und leben. Aber es ist besser, in der Bibel zu sein. И соцсети сегодня напоминают такую клоаку. Und Social Media ähneln so eine Kloake. Куда все люди сбрасывают свои нечистоты. Wo Menschen alle ihre Unreinheiten hineinschmeißen. Но не стоит жить в туалете. Aber man sollte lieber nicht in der Toilette leben. Унитаз – это не диван, на котором можно долго сидеть, правда? Also ein Klo ist nicht eine Couch, worauf man sehr lange sitzen kann. Унитазы не созданы для долгого пребывания там. Amen. Also ein Klo ist nicht dafür geeignet oder ist nicht dafür geschaffen worden, dort lange Zeit zu verbringen. Amen. Amen. Итак, тебе важно получить весь комплекс витаминов. Also für dich ist es wichtig, einen ganzen Komplex von Vitaminen zu bekommen. Чтобы не травануться и не сидеть на туалете, в туалете. Um nicht dich zu vergiften und dann auf der Toilette seine Zeit zu verbringen. И ты можешь сказать: О, пастор, но это хорошая тема, это хороший витамин. Du kannst dann sagen: О, пастор, das ist ein gutes Thema, das ist ein gutes Vitamin. Да, скажу я, он хороший, но только в балансе. Dann sage ich: Ja, es ist gut, aber nur im Balance. Сегодня многие в церквях зафиксировались на теме благодати. Heute sind viele in den Gemeinden auf das Thema Gnade fixiert. И круглый год тема благодати. Und rund um da, im Jahr, also rund um die Uhr läuft dieses Thema Gnade. Это отличная тема. Es ist ein wunderbares Thema. Но только в балансе с темой о суде Божьем. Aber nur im Balance mit dem Gericht Gottes. Тема любви – супер тема. Das Thema Liebe ist ein super Thema. Но она только тогда хороша, когда она в балансе с темой об ответственности. Aber sie ist nur dann gut und wichtig, wenn sie in Balance mit dem Thema Verantwortung steht. С темой страха Божия. Mit dem Thema Ehrfurcht vor Gott. Тема веры – отличная тема. Das Thema Glaube ist ein wunderbares Thema. Есть церкви, они просто посвятили себя теме веры. Also es gibt Gemeinden, die sich dem Thema Glauben richtig gewidmet haben. Они называются движением веры и прочее. Und sie heißen auch Bewegung des Glaubens. Но я тебе скажу, когда приходят испытания. Aber ich kann dir eins sagen, wenn Prüfungen kommen. В этих церквях проблема. Gibt es in diesen Gemeinden Probleme? Amen. Amen. Потому что необходим баланс. Denn eine Balance ist notwendig. С темой об испытаниях. Was das Thema Prüfungen anbetrifft. И когда мы говорим о земле, und wenn wir über die Erde sprechen, а мы говорим очень много о земле, und wir reden sehr, sehr viel über die Erde, нам нужен баланс с темой вечности. Dann brauchen wir eine Balance mit dem Thema, was den Himmel anbetrifft. Сегодня Европа, Америка, они только говорят про землю. Heutzutage spricht Europa und Amerika nur über die Erde. Потому что нам хорошо. Weil es uns gut geht. Зачем нам небо? Wozu brauchen wir den Himmel? Зачем нам второе пришествие Христа? Wozu brauchen wir das zweite Kommen von Jesus? Нам здесь круто. Es geht uns doch hier sehr gut. Иисус, ты там, мы здесь. Jesus, du bist dort, wir sind hier. Мы тебе по воскресеньям петь будем. Sonntags werden wir zu dir singen. Ты нас будешь благословлять. Du wirst uns segnen. У нас все хорошо. Und bei uns ist alles okay. Но невеста, она кричит, она говорит: «Приди, Господи!» Aber die Braut, die schreit und sagt: «Komm, Herr!» Где сегодня та невеста, которая кричит: «Приди, Господи!» Wo ist diese Braut, die rausschreit und sagt: «Komm, Herr!» Знаешь, где она? Weißt du, wo sie ist? Она сегодня в Азии. Sie ist heute in Asien. В Судане. Sie ist heute in Sudan. В Северной Корее. Oder in Nordkorea. В Китае. Oder in China. Но она не в Европе. Aber sie ist nicht in Europa. Не в Северной Америке. Und nicht in Nordamerika. Эта церковь не кричит: «Приди, Господи!» Diese Gemeinde schreit nicht: «Komm, Herr!» А знаешь, что первая церковь, она вся была фиксирована на небесах. Weißt du, die erste Gemeinde, die war komplett fixiert auf den Himmel. Они ждали Иисуса. Sie warteten auf Jesus. Мы сейчас только что слышали, они говорили: «Время коротко». Wir haben gerade gehört, wo sie gesagt haben: «Die Zeit ist kurz». Павел пишет: «Время коротко». Paulus schrieb: «Die Zeit ist kurz». Петр пишет: «Время коротко». Petrus schreibt: «Die Zeit ist kurz». Яков пишет: «Время коротко». Jakob schreibt: «Die Zeit ist kurz». Они все стояли у дверей. Sie standen alle vor der Tür. Мы хотим, Господь, давай скорее. Herr, wir wollen, komm schnell. Приди, Господи! Komm, Herr. Мы сегодня сидим в комфортабельном зале. Wir sitzen heute in einem komfortablen Raum. Полтора часа проповедь, благословение. Богослужение. Predigt, Gottesdienst. Уже кто-то дома с тарелкой борща. Jemand sitzt und denkt schon an den Teller Suppe. Да. Кто-то уже там. Jemand ist bereits schon dort. Потому что мы после скажем слово «Аминь» волшебное. Weil wir danach das Zauberwort Amen sagen. И пойдем кушать. Und dann werden wir essen gehen. Борщ, манты, что ты там хочешь. Oder das, was du dort isst, Döner oder Fleisch oder Reis. Я не раз был в Северной Америке. Ich war nicht nur einmal in Nordkorea. Nordamerika. Северной Кореи еще не был. Nordkorea war ich noch nicht. И не хочу, честно говоря. Und ehrlich gesagt möchte ich nicht dorthin. И знаешь, когда вот в американских церквях прекрасное богослужение заканчивается. Weißt du, wenn in den amerikanischen Gemeinden ein Gottesdienst zu Ende geht. А там служение прекрасное. Und dort ist echt ein prachtvoller Gottesdienst. Все там пикобелло. Alles ist dort picobello. Все от От шпунтика до пунтика, там все, все, все, все. Also alles ist dort perfekt. Perfekt, да. Аминь. Amen. И вся церковь выметается просто на парк-пляц. Und die ganze Gemeinde geht einfach auf den Parkplatz. На парковку. Auf Parkplatz. Через 10 минут. Nach 10 Minuten ist niemand mehr da. Никого. Niemand ist mehr da. Там уже барбекю. Da gibt es ein Barbecue. Уже Wi-Fi включили дома, там себе печки, микровелин, там все Wi-Fi работает. Da läuft alles über WLAN. Приезжаем. Die ganzen Geräte. Из Кадиллака выпрыгиваем, все готово, уже на столе. Aus dem Cadillac springen wir raus und dort ist alles schon fertig. Слушай, зачем им Иисус на земле? Hör zu, wofür brauchen Sie Jesus hier auf der Erde? Чтоб Кадиллак работал, чтоб все. Damit ihr Auto funktioniert. Чтоб дом был хороший. Damit sie ein gutes Haus haben. Ну, дети, жена была счастливая. Dass man Kinder hat, dass die Ehefrau glücklich ist. Поэтому хороший Иисус нужен. Deswegen man braucht einen guten Jesus. Guten Jesus braucht man. Но никто не думает про вечность. Aber keiner denkt über die Ewigkeit nach. Кто думает про вечность? Wer denkt über die Ewigkeit nach? Тот, кто здесь преследуется. Derjenige, der verfolgt wird. Кто здесь нуждается. Der Not hat. Или тот, кто любит. Oder derjenige, der liebt. Одно из двух. Или тебя гонят, или ты сильно любишь. Eins von beiden. Entweder du wirst verfolgt oder du liebst zu stark. Oder тогда, sehr stark. И тогда ты будешь кричать. Und dann wirst du erst schreien. Ей, гряди, Господи. Und du sagst, komm, Jesus, komm Ей, wieder. Гряди, Господи, Jesus. Komm wieder. Так важно вот этот баланс в нашей жизни. Deswegen ist es so wichtig, diese Balance in unser Leben zu halten. Тема земли. Das Thema der Erde. Успеха. Des Erfolges. Исцеления. Der Heilung. Но есть и другая тема. Aber es gibt auch ein anderes Thema. Знаешь, апостол Павел, он говорит. Was der Apostel Paulus sagte. Насчет исцеления. Was die Heilung anbetrifft. Он так просто написал коротко. Er hat einfach kurz niedergeschrieben. Трофима я оставил больного в Милите. Ich habe den Trophimus in einem Ort zurückgelassen. Krank. Krank gelassen. Да. Я оставил его больного. Ich habe ihn krank zurückgelassen. Ты апостол веры. Du bist doch Apostel des Glaubens. Как ты смел оставить его больного? Wie hast du das überhaupt übers Herz gebracht, den krank zurückzulassen? Ты же мертвого поднял одного. Du hast doch einen Toten auferstehen lassen. Да. Ja. Я поднял одного мертвого. Ich habe einen. Он был мертвый. Einen Toten. Toten auferweckt. А Трофима я оставил больного. Aber Trophimus habe ich krank zurückgelassen. Вот у нас здесь диссонанс получается. Also da passiert eine Dissonanz in unserem Verstand. У харизматов. Bei uns den Charismaten. А у Павла вообще никакого диссонанса нету. Aber der Paulus hatte überhaupt keine Dissonanz. Все правильно. Alles ist richtig. Того я воскресил. Den einen habe ich auferweckt. А того оставил больного. Und den anderen habe ich krank zurückgelassen. Это что, я что ли исцеляю? Bin ich derjenige, der heilt? Это я что ли его воскресил из мертвых? Bin ich derjenige, der den anderen auferweckt? Это Бог решает. Das entscheidet nur Gott alleine. Это не мы боги. Wir sind nicht Götter. Мы уже себе приватизировали дары исцелений. Wir haben schon die Gaben der Heilung privatisiert. Hey, Провозглашай, брат, провозглашай, сестра. Du провозглашай. Bruder und Schwester, du sollst proklamieren. Провозглашай, провозглашай, не провозглашаешь, не будешь иметь. Wenn du nicht proklamierst, dann wirst du es auch nicht haben. Если не имеешь, плохо провозглашал. Und wenn du es nicht hast, dann hast du schlecht proklamiert. Да нет, ребята, все просто. Nein, meine Freunde, es ist alles ganz einfach. Есть еще кое-что свыше. Es gibt noch etwas, was oben ist. И не все в твоей власти, не все в твоих und руках. Und alles liegt nicht in deiner Macht. Amen. Amen. И это очень хорошо. Und es ist sehr gut. Что Бог остается Богом, а ты остаешься человеком. Dass Gott Gott bleibt und du Mensch Mensch. Halleluja. Halleluja. И тема достоинства, когда мы говорим о том, что да, Господь избрал нас, да. Ja, und die Thema, das Thema der Würde, wenn wir sagen, und, der Herr hat uns berufen oder auserwählt, очень важное. Das ist sehr wichtig. Но в балансе с темой смирения. Aber im Balance mit dem Thema Demut. В балансе с темой о греховности человека. In Balance über die Sündigkeit oder Sündhaftigkeit des Menschen. И вот этот крен и однобокость во многих церквях, в служениях. Und diese Verzerrung existiert leider in manchen Gemeinden. Рождает массу больных христиан. Und es bringt Massen von kranken Christen hervor. Больных, потому что они не получили здоровые витамины, здоровую krank, пищу. Weil sie keine gesunde Nahrung bekommen haben, keine однажды, gesunden Vitamine. Однажды в детстве я добрался до баночки с витамином С. Eins, wo ich klein war, habe ich eine Dose mit Vitamin C entdeckt. А я ребенок с крайнего севера. Und ich bin ein Kind aus dem tiefsten Norden. Und uns Früchte давали только два раза в месяц. Die Früchte haben wir nur zweimal im Monat bekommen. И два месяца в году. Und das nur zwei Monate im Jahr. Все остальное весь год был, не было фруктов. Alles, also das ganze Jahr über hatten wir keine Früchte. Я как получил эту баночку, я ее всю сожрал сразу. Und als ich diese Dose mit Vitamin C bekommen habe, habe ich sie sofort aufgefressen. Я получил жар. Ich hatte Fieber bekommen. Пятна пошли по телу. Überall hatte ich Flecken auf dem Körper. Сразу, вот просто, sofort. Пух, весь загорелся просто. Also, ich habe gebrannt. Моя, ganzen Körper. Мои родители, они должны были молиться сразу об исцелении, потому что мы должны были ехать. Meine Eltern mussten sofort für mich beten, weil wir waren auf dem Weg wohin? Ja, нам надо, мы уже билеты имели на поезд, а я больной, лежу. Wir haben bereits Tickets für einen Zug gekauft und gehabt und ich liege da und habe Fieber. И они с большой верой помолились, я тут же встал, все прошло прямо вот так. Фух, после молитвы сразу. Фух. Und sie haben mit großem Glauben gebetet und ich bin sofort aufgestanden und es war alles okay. Знаешь, это когда ты чего-то переел. Weißt du, das ist dann, wenn du etwas zu viel gegessen hast. Поэтому баланс, друзья. Скажи, баланс. Deswegen die Balance, meine Freunde. Sag laut, Balance. Amen. По-русски, по-немецки одинаково. Auf Deutsch und auf Russisch ist das dasselbe Wort. И мы с 1 января начали эту серию. Und wir haben ab 1. Januar diese Serie begonnen. Не от мира сего. Nicht von dieser Welt. И Господь показал мне, что именно это вот тема, которая нужна, это ударение. Und der Herr hat mir genau gezeigt, dass man dieses Thema braucht und dass man da darauf betont. Я думаю, что минимум в марте вы поняли почему. Ich denke, mindestens im März habt ihr verstanden, aus welchem Grund. Мы не сходили с этих рельсов вот 3 месяца. Wir sind von diesen Gleisen 3 Monate lang nicht abgegangen. Я увидел, что масса христиан она зациклена на событиях. Ich habe gesehen, dass Massen von Christen auf diesen Ereignissen der Welt konzentriert sind. Их голова там. Ihr Kopf ist voll und ganz darin. И вот эта жвачка в голове, она делает их больными. Und dieser Kaugummi in ihrem Kopf, das macht sie krank. Она делает их депрессивными. Das macht sie depressiv. Злыми. Бösartig. Они едят неверные вещи. Sie essen falsche Dinge. Они захламляют свой разум этими вещами. Sie vermüllen ihren Verstand mit diesen Dingen. Потому что разум соединяется с сердцем. Denn unser Verstand verbindet sich ja mit unserem Herzen. И потом ты сидишь или читаешь Библию, ты сидишь в церкви и не слышишь. Und dann sitzt du da, du liest deine Bibel oder du sitzt in der Gemeinde, aber du hörst gar nicht zu. Не слышишь Господа. Du hörst Gott nicht zu. Потому что сердца их написано отяжеле, ухо их отяжелело, глаза их закрылись. Und wie es geschrieben steht, dass ihr Herz erschwert wurde und ihre Augen zugemacht sind. Почему? Потому что они заполнили себя хламом. Denn sie haben sich mit dem Müll gefüllt. И вот эти 3 месяца прошлые мы учились отрываться от земли. Und diese letzten 3 Monate haben wir gelernt, von der Erde sich zu erheben oder loszulassen. Те, кто учился, кто увидел эту вещь. Und diejenigen, die diese Sache gesehen haben oder erkannt haben, die вошли подготовленные в эти события. Diejenigen sind auch vorbereitet zu diesen, in diese Ereignisse reingekommen. И также было перед пандемией. Genau dasselbe war auch von der Pandemie. Да, von der Pandemie. Наша церковь получила вовремя правильную сбалансированную пищу. Also unsere Gemeinde hat rechtzeitig ein ausbalanciertes Essen bekommen. И тогда это был комплекс совершенно других витаминов. Und damals war es ein Komplex von anderen verschiedenen Vitaminen. Мы говорили против духа страха. Wir sprachen über den Geist der Angst. Знаешь, и реально, он поднял вот это вот этот комплекс, он поднял нашу иммунную систему. Und das war in der Wirklichkeit so, dass dieses Komplex unser Immunsystem erhöht hat. Мы были сильны против духа страха. Wir waren stark gegen den Geist der Angst. И мы до сих пор сильны против духа страха. Und wir sind nach wie vor stark gegen den Geist der Angst. Который господствовал тогда в этом мире просто, не знаю, везде. Was damals zur damaligen Zeit geherrscht hat in dieser Welt. И в этом году у нас новая группа духовных витаминов. Und in diesem Jahr haben wir neue geistliche Vitamine. Это лучше всех прививок для твоего тела. Das ist besser als alle Impfungen überhaupt. Поверь мне, это лучше. Das ist besser als alles andere. Amen. Поэтому не пропускай служения и домашние группы. Deswegen verpasse keine Gottesdienste und auch keine kleinen Gruppen. Возможно, ты пропустишь какой-то витамин, который нужен для твоего духа. Womöglich kannst du irgendein Vitamin verpassen, was so sehr deine Seele braucht. А он тебе будет нужен через неделю уже. Und du wirst ihn vielleicht schon in einer Woche brauchen. А ты его пропустил. Aber du hast ihn verpasst. И твой дух не будет подготовлен. Und dein Geist wird nicht vorbereitet sein. Смотри, Бог знает все наперед, правда? Schau her, Gott weiß doch alles im Voraus, Amen. Nicht wahr? То есть он знает твою жизнь, да? Also er kennt ja dein Leben, oder? То есть вот то, что будет через 5 лет, Бог знает, так? Also alles so, was in 5 Jahren passiert, er weiß es, oder? Он знает это, да? Er weiß es, oder? Ты согласен? Stimmst du mir zu? Смотри, если он знает то, что будет в твоей жизни через 5 лет. Schau her, wenn er weiß, was in 5 Jahren mit dir passiert. Как ты думаешь? Was denkst du? Будет он тебя готовить к этим событиям? Wird er dich vorbereiten auf diese Ereignisse? Логisch, okay? Logisch, oder? То есть ты что-то делаешь здесь, планируешь, мечтаешь. Also du tust etwas, du planst, du träumst. А он уже это все знает наперед. Aber er weiß es bereits schon alles im Voraus. То есть для Бога все как на ладони сверху. Das heißt, für Gott ist alles wie auf der Hand von oben. Ты смотришь вот так. Du schaust zu. Ты смотришь вот так. Тебе also не du видно. Schaust zu. Тебе не видно за горой ничего. Also du siehst nicht, was hinter dem Berg passiert. А Бог сверху. Aber Gott schaut von oben. У него нету времени. Er hat keine Zeit. Он все видит. Also er ist zeitlos. На одной плоскости. Er sieht alles auf eine Fläche. Ты будешь в точке Б через 30 лет, Бог ее уже видит сейчас. Du wirst in einem Punkt B sein in 30 Jahren und Gott weiß es schon alles. А прикинь, ты играешь в матче. Ты играешь в матче, футбольная also, игра. Du spielst Fußballspiel, also im Fußball. Да, и ты такой там переживаешь за свой матч. Und du bist richtig leidenschaftlich für dieses Spiel. А у Бога он уже, а у Бога он уже записан на флешке. Aber bei Gott ist es schon bereits auf dem Stick gespeichert. Он уже конец знает. Er weiß bereits das Ende davon. И Господь может отмотать вперед на 5 лет и назад, когда захочет. Und der Herr kann vorspulen wieder zu, wie zurück, so auch nach vorne. И ты можешь сказать: «А, Боже, скажи мне». Und du kannst so fragen: Gott, sag mir mal. Он скажет: «Не». Und er sagt: «Nein». Я не хочу портить тебе твой фильм. Ich möchte deinen Film dir nicht verderben. Ты не должен его знать. Du sollst es nicht wissen. Иначе будет неинтересно. Ansonsten wird das uninteressant Я sein. Я не хочу знать. Also ich will nicht wissen. С моей стороны. Von meiner Seite aus. Но к важным событиям Бог хочет готовить тебя. Aber zu den wichtigen Ereignissen möchte Gott dich vorbereiten. Если ты ему позволяешь. Wenn das natürlich ihm erlaubst. Деяния 20 глава 26 по 31 стих. Давайте, я хочу это местописание обязательно прочитать. Lass uns unbedingt diese Bibelstelle lesen. Apostelgeschichten 20, die Verse 26 bis 31. Посему свидетельствую вам в нынешний день, говорит Павел, что чист я от крови всех. Ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога, которую Он приобрел себе кровью Своею. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада, и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Посему бодрствуйте, памятуя, что я 3 года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас. Darum bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin von aller Blut, denn ich habe nichts verschwiegen, sondern habe euch den ganzen Ratschluss Willen Gottes verkündigt. So habt nun Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, in welche der Heilige Geist euch zu Aufsehern gesetzt hat, um die Gemeinde Gottes zu hüten, die er durch sein eigenes Blut erworben hat. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch hineinkommen werden, die die Herde nicht schonen, und aus eurer Mitte eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger abzuziehen und ihre Gefolgschaft. Darum wacht und denkt daran, dass ich 3 Jahre lang Tag und Nacht nicht aufgehört habe, jeden Einzelnen unter Tränen zu ermahnen. Я был несколько раз на раскопках этого города в Турции. Ich war mehrmals bei den Ausgrabungen von dieser Stadt. И там показывают место, где учил Павел. Und dort zeigt man einen Ort, wo Paulus gelehrt hat. Знаешь, апостол Павел знал, что христианам мало жить воскресными проповедями. Weißt du, Paulus wusste, dass es für Christen zu wenig ist, nur durch Sonntagspredigten zu leben. В Ефесе он пробыл 3 года. Und in Ephesus hat er 3 Jahre lang probiert. Написано, что он учил каждый день и ночь учеников. Es steht hier geschrieben, dass er jeden Tag, Tag und Nacht gelehrt hat. День и ночь. Tag und Nacht. Павел, он мог говорить до поздней ночи. Paulus konnte bis tief in die Nacht reden. Ты знаешь, что это произошло однажды с этим Евтихом, который свалился с 3-го этажа. Пум. Weißt du, was mit diesem Mann passierte, als der vom 3. Stock runtergefallen ist? Когда Павел проповедовал, als der Paulus gepredigt hat, он не смотрел на часы. Er hat nicht auf die Uhr geschaut. Служение длилось не 1,5 часа, поверь мне. Gottesdienst hat, glaub mir, nicht nur 1,5 Stunden gedauert. И мальчик заснул. Und der Junge ist eingeschlafen. На третьем этаже, когда он говорил. В dritten Stock, als er geredet hat. Я думаю, Павел также не орал, так знаешь, есть проповедники, которые любят орать. Ich denke, dass der Paulus nicht unbedingt geschrien hat, wie es manche Иначе бы so тун. Мальчик не заснул бы. Sonst würde der Junge nicht einschlafen. Короче, вот он как раз его потом Павел воскресил. Also kurz gesagt hat der Paulus ihn dann ja zum Leben erweckt. Weil er vom dritten Stock runtergefallen ist. Реально убился. Und ist real gestorben. Вот. И история с Евтихом это показывает, что он учил, Павел учил день и ночь. Und diese Geschichte zeigt uns auf von diesem Jungen, dass Paulus Tag und Nacht gepredigt hat. Павел был озабочен очень важной задачей. Paulus war bekümmert oder hat gesorgt sich um bestimmte Aufgabe. И мы читаем ее здесь. Und das lesen wir hier. Он говорит, мне важно, чтобы не упустить ничего. Er sagt, es ist für mich wichtig, nichts auszulassen. Ничего. Nichts auszulassen. Из воли Божьей. Aus dem Willen Gottes. Говорит, я возвещал вам всю волю Божью. Er sagte, ich habe euch den ganzen Willen Gottes verkündet. То есть полный комплект, полный комплекс библейского учения. Also die ganze Gruppe oder das ganze Komplex von der biblischen Lehre. И поэтому он смело говорит этим ефесским лидерам, он говорит, я Deswegen чист. Sagt er, mutig und kühn an die Leiter der Ephesus-Gemeinde. Я чист от крови всех вас. Also ich bin rein Blut von, also ich bin rein von aller Blut. Von eurer allen Blut. Это очень сильное выражение. Das ist ein sehr starker Ausdruck oder Aussage. Но об этом в следующий раз поговорим. Aber davon werden wir nächstes Mal reden. Я знаю, он говорит. Und er sagt, ich weiß es. Что будет через пару лет. Was so in ein paar Jahren passieren wird. Я готовил вас к этому. Und ich habe euch daraufhin vorbereitet. Как важно иметь в жизни человека, который знает чуть-чуть больше, чем ты. Weißt du, wie wichtig das ist, einen Menschen in deinem Leben zu haben, der ein bisschen mehr weiß als du? Именно человека. Genau den Menschen. Не просто Иисуса, который все знает. Nicht nur einfach Jesus, der alles schon weiß. Но человека. Sondern einen Menschen. Который знает тебя. Der dich kennt. Не с твоей шоколадной стороны. Nicht von deiner Schokoladenseite nur. В Инстаграме. Aus Instagram. Который знает твои слабости, sondern der deine Schwächen kennt, твои минусы, deine Defizite, и который знает чуть-чуть больше, чем ты, und der ein wenig mehr weiß als du selbst, смотрит чуть-чуть дальше, чем ты, der ein wenig weiter sehen kann als du selbst. И обычно эти люди не рассказывают тебе в деталях все это. Und gewöhnlich erzählen die solche Menschen nicht alles in Details. Не путай Божьих людей с гадалками. Du sollst die Menschen Gottes nicht mit den Wahrsagern verwechseln. Гадалки тебе рассказывают все. Die Wahrsager erzählen dir alles. Все детали. Alle Details. И когда ты поверил, Und sobald du geglaubt hast, bist du in die Falle reingeraten. Und dieses Szenario des Teufels wird in deinem Leben tatsächlich zustande kommen. Amen. Deswegen suchen wir nicht nach dem Wissen über die Zukunft. Тебе это знание не нужно, оно тебя испортит. Dieses Wissen brauchst du nicht, das wird dich verderben. Но тебе нужно знать всю волю Божью. Aber für dich ist es wichtig, den ganzen Willen Gottes zu kennen. И вот искать это знание, это зависит от нас. Und nach diesem Wissen zu streben oder zu suchen, das hängt weißt, aber von uns ab. Ты можешь, послушать, а можешь и не послушать, да, ведь? Weißt du, du kannst zuhören oder du kannst es lassen. И мы можем легкомысленно относиться к этим вещам. Und wir können leichtsinnig mit solchen Dingen umgehen. Мы можем питаться только духовной кашей. Wir können nur mit dem geistlichen Brei uns ernähren. Да, не есть твердой пищи. Und nicht festes Essen zu essen. И стать такими дистрофиками, знаешь. Und zu solchen behinderten Menschen zu werden. Дистрофики. Дистрофии kennt jeder. Тоненькие. Also die sind unterernährt, oder? Да. Магазюхти. Магазюхти, yeah. которые yeah. увлекаются всяким ветром учения, знаешь? Immer wieder verschiedene Lehren sich anhören. Павел говорит, люди есть увлекающиеся всяким ветром учения. Also Paulus spricht von solchen Menschen, dass sie nach jedem Wind hinterherlaufen. Только ветер подул один. Sobald ein Wind der Leere weht, и он шух улетел вместе с ветром. Und zack ist er weg mit diesem Wind. Другой ветер подул. Dann kommt ein anderer Windstoß. И он опять туда, фух, улетел. Und er schon wieder dorthin. Сегодня таких дистрофиков куча. Heute sind solche Menschen genügend auf der Erde. В церквях. In den Gemeinden. Да. Уже они легкие. Weil die leicht sind. Они такие вот худые. Die sind einfach nur dürr. Как два дистрофика сидят и говорят друг другу, что сегодня у нас будет на обед? Wir zwei Magersüchtige sitzen und sagen, hey, was gibt's heute zum Mittagessen? Им говорят макароны. Und man sagt zu ihnen Nudeln. Опять трубы ворочать будем. Schon wieder werden wir jetzt die Rohre hin und her verschieben. Да. Вот так вот. Эй, тебе нужна твердая пища. Du brauchst festes Essen. И Павел предупредил церковь об определенных событиях. Und Paulus hat die Gemeinde vor bestimmten Ereignissen gewarnt. Говорит, будут проблемы. Er sagt, es werden Probleme kommen. Но сказал это без деталей. Aber er hat es ohne Details zu erwähnen gesagt. Он сказал, войдут к ним волк, к вам волки. Er sagt, die Wölfe werden zu euch reinkommen. И из вас самих поднимутся лидеры, которые будут говорить превратное. Und aus eurer eigenen Mitte werden solche Männer aufstehen, die etwas Verkehrtes reden werden. И их мотив будет увлечь учеников, то есть забрать к себе пару фанатов. Und ihr Motiv wird sein, dass sie paar Jünger, paar fanatische Menschen zu sich ziehen. Also für sich einen Fanclub sozusagen zu schaffen. Noch eine Gemeinde zu eröffnen. Und das hat Paulus vorher gesehen. Und das war's. Er sagte, er soll bereit sein. Und das war's. Und dann ist er weg. В буквальном смысле на корабле. Und wortwörtlich ist er dann mit dem Schiff weggefahren. Они его больше не видели. Und sie haben ihn nie wieder mehr gesehen. Это была последняя встреча. Das war das letzte Treffen. Он их благословил. Er hat sie gesegnet. Потом написал еще послание один раз. Dann hat er ihnen noch mal eine Botschaft geschrieben, einen Brief. И его убили. Und dann wurde er umgebracht. В Риме. Im Rom. Но. Aber. Примерно через 30 лет. Circa 30 Jahre vorüber. Мы читаем в Откровении. Lesen wir in der Offenbarung, вторая глава. Das ist der Kapitel 2, Иисус говорит, wo Jesus sagt, Ефесская церковь, der Epheser Gemeinde, можешь не открывай. Он говорит, er sagte, ты, церковь, du, Gemeinde, распознала апостолов, hast die Aposteln erkannt, которые не апостолы, die keine Aposteln sind, но суть лжецы, aber in Wirklichkeit Lügner sind. И он говорит, вы молодцы. Er sagt, ihr seid super. Также говорит, вы ненавидите учение Николаитов. Genauso hat er gesagt, ihr hasst die Lehre von Николаитен, den Николаитен, которые я ненавижу. Die ich auch hasse. Знаешь, Иисус ненавидит некоторые учения. Weißt du, Jesus hasst manche Lehren. Manche Lehren. Не Lehrer, а Lehren, да? Lehren, ja. Я говорю, не учителей, а учения. Also ich rede nicht von den Lehrern, sondern von der Lehre selbst. Иисус ненавидит некоторые учения. Also Jesus hasst manche Lehren. Я понимаю, что эта церковь, она хорошо слушала. Und ich begreife eins, dass diese Gemeinde sehr gut zugehört hat. Апостола Павла. Dem Apostel Paulus. Потому что у них была очень хорошая иммунная система. Denn sie hatten ein sehr gutes Immunsystem. Они не были легкомысленны. Sie waren nicht leichtsinnig. Их не могло ветер учения не мог просто так носить туда-сюда. Also der Wind der Lehre hatte nicht einfach so geschafft hin und her zu bringen in andere Orte. Это не были духовные дистрофики. Das waren keine geistlichen Magersüchtigen. И апостол Павел, он проповедовал им не только о любви Божией, мы читаем. Und Apostel Paulus hatte nicht nur über die Liebe Gottes her gepredigt, das lesen wir ja. Он также говорил о гневе Божьем, Er sprach auch über den Zorn, über den Gericht Gottes. Он не только говорил об исцелении. Der sprach nicht nur über die Heilung. Он говорил об испытаниях. Er sprach auch über die Prüfungen. И он никогда не говорил о политике. Und er sprach nie über die Politik. Никогда. Niemals. Вообще. Überhaupt nicht. От слова вообще. Und das Wort zu betonen, überhaupt nicht. А всегда говорил о небесах. Er sprach immer über den Himmel. Небеса. Er sprach immer über den Himmel. Это учение создало очень сильную иммунную систему у церкви. Und diese Lehre hat ein sehr starkes Immunsystem in der Gemeinde geschaffen. Они могли разбираться. Sie konnten unterscheiden. Кто есть кто. Wer ist. И ты должен уметь различать ложь от истины, дорогие. Und du solltest die Lüge von der Wahrheit unterscheiden können. Я в шоке, насколько легко сегодня христиан можно увлечь. Und ich bin schockiert, wie schnell man die Christen verwirren kann. Как легко они попадаются. Wie leicht sie in die Falle gelangen. На крючки масс-медиа каких-то. Genau, von den Massenmedien. Как легко попали тысячи христиан под Страх от пандемии. Vielleicht sind viele Christen auf diese Lüge der Pandemie oder auf diese Angst hineingefallen. hereingefallen. Дух страха точно так же пришел, как и на мир. Also der Geist der Angst ist genauso über sie gekommen wie auch über die Welt. Фактически христиане вели себя многие не так же, как этот мир. Faktisch haben viele Christen genauso sich verhalten wie auch diese Welt. Я был в шоке. Ich war total schockiert. Я думал, ну да. Ich habe mir so gedacht, no, okay. Ну заболел. Man ist krank geworden. И что? Und? Ну умер. Bist gestorben. И что? Und? А чё вы смеетесь? Wieso lacht ihr? Умер. Man stirbt. И что? Und? А ты не умрёшь? Wirst du nicht sterben? Все кроме тебя умрут. Also alle außer dir werden sterben? Да умрёшь ты. Du wirst auf jeden Fall sterben. Ну, пару лет позже. Vielleicht ein paar Jahre später dann. А если я христианин? Aber wenn ich ein Christ bin? Господи, гряди скорее. Herr, dann komm doch schneller. Да хоть сейчас. Sogar jetzt, wenn es sein soll. Вообще нет проблем. Ich habe damit überhaupt kein Problem. Наоборот, радость. Umgekehrt, die Freude ist da. У меня уже маршрут подготовлен. Bei mir ist bereits eine Route vorbereitet. Я жене сказал. Ich habe das schon meiner Frau gesagt. По секрету вам не буду рассказывать. Als Geheimnis, aber ich werde es euch nicht erzählen. У меня уже маршрут подготовлен по небесному Иерусалиму. Also ich habe bereits eine Route vorbereitet im himmlischen Jerusalem. Я знаю, кого я хочу там посетить. Also ich weiß, wen ich dort besuchen möchte. Серьезно? Das ist tatsächlich so. У меня уже есть списочек. Ich habe bereits eine Liste erstellt. Людей, кого я хочу там посетить в первую очередь. Von den Menschen, die ich in erster Linie besuchen möchte. Прекрасно. Es ist wunderbar. Я буду там. Ich werde dort sein. Там гораздо лучше, чем здесь с вами. Dort ist viel oder wesentlich besser als mit euch hier. 500% даю. 500% gebe ich. Закрываешь глаза? Wenn du die Augen schließt. Открываешь глаза? Du öffnest deine Augen. Wow, что такое здесь? Und du sagst, wow, was ist hier los? Куда я попал? Wo bin ich jetzt hingekommen? Здесь так круто. Hier ist alles so cool. И тебе говорят, ты умер. Und man sagt zu dir, du bist gestorben. А я думал, это так страшно будет. Und ich habe mir gedacht, es wird so schrecklich sein. Нет, это прелесть. Nein, es ist super. Я очнусь там. Ich werde dort wieder aufwachen. И меня там ждут, между прочим. Und übrigens, man wartet dort auf mich. Надо, чтобы тебя ждали. Und es ist wichtig, dass man auf dich dort auch wartet. Halleluja. Halleluja. А люди боятся, почему так? Aber die Menschen haben aus irgendeinem Grund Angst davor. Die haben Angst. Не надо бояться смерти. Man sollte den Tod nicht fürchten. Павел говорит, смерть приобретение. Paulus sagt, der Tod ist ein Gewinn. Ein Gewinn. Когда ты знаешь Христа. Wenn du natürlich Christus kennst. Тогда это Gewinn. Dann ist es tatsächlich ein Gewinn. Сокровище даже. Das ist sogar ein Schatz. Я хочу. Ich will dorthin. Тогда смерть будет бояться тебя. Вот. Dann wird der Tod vor dir Angst haben. Я не боюсь смерти. Also ich habe keine Angst vor Tod. Смерть меня боится. Sondern der Tod hat Angst vor mir. Я уже с Леной говорю, давай сделаем эту коронапартию себе дома. Ich habe schon zu Helena gesagt, komm, lass uns mal Corona-Party zu Hause machen. Мы никак не можем заболеть, ну никак. Wir können irgendwie nicht krank werden. Wir können uns irgendwie nicht anstecken. Целуемся, обнимаемся. Это, конечно... Wir küssen uns, wir umarmen uns natürlich. Никак. Aber es klappt nicht. Не klappt. Но уже поздно, уже не нужны эти прививки, все уже. Нет. Aber es ist schon zu spät, also man braucht Слава schon gar Богу. Keine Impfungen, Gott sei Dank. Слава Богу. Gott sei Dank. Но мы, которые болели, нам надо бояться. Aber diejenigen, die krank gewesen sind, man sollte keine Angst haben. Вообще. Überhaupt nicht. Ты будешь близко с Иисусом. Du wirst sehr nah an Jesus sein. Когда умрешь. Wenn du sterben wirst. Вечность. Eine Ewigkeit. Это приобретение. Das ist ein Gewinn. Когда мы не умеем различать ложь от истины, это говорит об отсутствии библейского фундамента. Wenn wir nicht fähig sind, die Wahrheit von der Lüge zu unterscheiden, dann bedeutet das, das ist ein Grund dafür, dass man kein biblisches Fundament hat. Да, и это сегодня происходит. Und das geschieht heute. Христианство очень поверхностное. Das Christentum ist sehr, sehr oberflächlich. Потому что учение в церквях тоже однобокое бывает. Weil manchmal auch die Lehre einseitig ist in der Gemeinde. Проповедники имеют своих любимых лошадок. Die Prediger haben ihre Lieblingspferde oder Asse. Они знают, что любит церковь. Sie wissen, was die Gemeinde so liebt. Послаще. Je süßer. И пожиже. und ein bisschen dünner, чтоб долго жевать не надо было. Damit man das nicht zu lange kauen soll. И чтоб никакого перца, никакого лука. Und damit da ist kein Pfeffer und keine Zwiebel dabei. А то Make-up у меня испортится. Sonst wird mein Make-up kaputt gehen. В церкви, плакать начну. In der Gemeinde. Ich werde dann anfangen zu weinen. Я не кормят, потому что лишь бы дитя не плакало, все хорошо. Und sie geben diesem Kind zu essen, Hauptsache es weint nicht. Но Павел был не таким. Aber Paulus war nicht so. Er говорит, я не упускал возвещать вам всю волю Божию. Und er sagte, ich habe nicht unterlassen, euch den ganzen Willen Gottes zu weiterzugeben. Он говорит, мне не важно было вам понравиться. Er sagte, mir war es nicht wichtig, euch zu gefallen. Моя задача была главная. Sondern meine Aufgabe war das Wichtige. Не упустить, чтобы я ничего не забыл. Also meine wichtigste Aufgabe war, damit ich nichts Wichtiges unterlasse. Всю волю Божию вам дал. Ich habe euch den ganzen Willen Gottes gegeben. А теперь я чист от крови всех вас. Und jetzt bin ich frei und bin rein von aller eurer Blut. Вот это и есть правильное отношение к служению. Genau das ist die richtige Haltung zum Dienst. Когда я понимаю свою ответственность перед Богом. Wenn ich meine Verantwortung vor Gott verstehe. За людей. Für die Menschen. Чист от крови всех. Ich bin rein von Blut von jedem Menschen. Библия очень честная книга. Bibel ist ein sehr ehrliches Buch. И нам нужно быть максимально честными друг с другом. Und wir sollten auch maximal ehrlich miteinander sein. Amen. Amen. Да. Вы хотите еще что-то? Wollt ihr noch etwas? Все? Или вас noch тарелка oder? Борща ждет? Oder wartet auf euch die Tellersuppe? Oder Barbecue? Нет. У нас еще кофе есть внизу, да? Wir haben noch Kaffee unten, oder? Я могу проповедовать до ночи, если хотите. Нет? Ich kann bis in die Nacht predigen, wenn ihr wollt. Нет. Я сам не хочу. Ich will selber nicht. Я вот думаю, начать тему проповедовать или нет. Ich habe mir jetzt gerade Gedanken gemacht, soll ich jetzt beginnen mit der Predigt oder nicht? Ja, ich habe nicht einmal begonnen. Ich habe nicht einmal begonnen. Ай-яй-яй. Давай еще все-таки прочитаем один текст. Lass uns jetzt doch noch einen Text vorlesen. Ай-яй-яй-яй. Время-то идет. Aber die Zeit fliegt. Вот так и жизнь наша, да? So ist es auch in unserem Leben. Господь, помоги нам. Herr, helfe du uns, понять эту тему быстрее. Dass die, dieses Thema so schnell wie möglich zu begreifen. Это очень сильная вещь. Das ist eine sehr starke Sache. Давай включим Евреям 11 глава 9 и 10 стихи. Lass uns mal aus Hebräer 11, 9 und 10 vorlesen. Ja, очень важно. Es ist sehr wichtig. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Яковом, сонаследниками того же обетования. Ибо он ожидал города... Услышь это. Bitte hör das jetzt raus. Он ожидал города, erwartete auch, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Durch den Glauben gehorchte Abraham, als er berufen wurde, nach dem Ort auszuziehen, den er als Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er kommen werde. Durch den Glauben hielt er sich in dem Land der Verheißungen auf, wie in einem Fremden, und wohnte in Zelten wie Isaac und Jakob, den Miterben derselben Verheißung. Denn er wartete auf eine Stadt, welche die Grundfesten hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Смотри, Авраам написано жил в шатрах. Schau hier, der Abraham, so wie es hier geschrieben steht, wohnte in Zelten. В палатках, то есть. Also in Zelten. Он отец веры. Er ist der Vater des Glaubens. Так? Das ist doch so. Авраам отец всех нас. Der Abraham ist der Vater von uns allen. Но он живет в палатках. Aber er lebt in den Zelten. Не потому, что он бедный нищий. Nicht weil er arm und ohne Mittel ist. Он богатейший человек. Sondern er ist der reichste Mann zur damaligen Zeit. Он может построить себе не только дом, он может построить себе город. Er könnte nicht nur sich ein Haus bauen, sondern sogar eine Stadt. У него было одних только слуг 320 человек. Er hat alleine 300 Diener gehabt. Представляешь? Stell dir vor. Ему нужен был вообще-то город. Er brauchte eigentlich eine Stadt. Он был в палатках. Aber er war trotzdem in den Zelten. Всю свою жизнь. Sein ganzes Leben. И здесь написано, почему. Und hier steht geschrieben, aus welchem Grund. Он ждал города. Er wartete auf eine Stadt. Имеющего основание. Was eine Grundlage hat, eine Grundfeste. Палатки не имеют основания. Denn ein Zelt hat keine Grundlage. Ну, нету фундамент. Kein Fundament. Ей не нужен фундамент. Es braucht auch kein Fundament. Ты воткнул 5 палок. Du hast 5 Stöcke hineingebohrt in die Erde. И у тебя палатка. Und dann hast du ein Zelt. Ты живешь. Und du lebst darin. Через 2 дня решил уехать. Nach 2 Tagen hast du beschlossen wegzufahren. Собрал эти 5 палок. Du sammelst diese 5 Stöcke wieder auf. Поставил их в другом месте. Und hast sie woanders aufgestellt. Так жил Авраам. So lebte der Abraham. При этом он имел огромное имущество. Dabei hatte er einen riesen Besitz gehabt. Знаешь, когда мы говорим о небесах, христиане, weißt du, wenn wir über den Himmel reden, это не говорит о том, что нам не нужно ничего иметь на земле. Als Christen, dann bedeutet das nicht, dass wir auf der Erde nichts haben sollen. Nein. Мы инвестируем в землю. Wir investieren in die Erde. Больше, чем другие даже. Mehr als sogar alle anderen. Мы любим землю. Wir lieben die Erde. Я только вчера сортировал мусор. Ich habe gestern gerade Müll getrennt. Recycling. Sortiert. Auf Felix der Recyclinghof. Recycling, да. Так нужно. So sollte man das machen. Мы любим землю. Wir lieben unsere Erde. Я сегодня гулял в лесу, птички. Ich bin heute in den Wald spazieren gegangen. Я люблю птичек. Und ich liebe die Vögel, wenn sie singen. Я даже снег сегодня отряхивал с веток, чтобы они не поломались. Ich habe sogar heute den Schnee von den Ästen runtergeschüttelt, damit sie nicht brechen. Я не хочу, чтобы дерево ломалось. Ich möchte nicht, dass mein Baum gebrochen wird. Мы любим природу. Wir lieben die Natur. Мы любим Geschäft, Business. Wir lieben Business. Мы делаем его. Und wir machen es auch. Мы любим строить дома. Wir lieben es, Häuser zu bauen. Мы любим рожать детей. Wir lieben es, Kinder zur Welt zu bringen. Все хорошо. Es ist alles gut. Павел тоже любил. Paulus liebte es auch. Oder getan. War ja auch ein Geschäftsmann. Но он жил в палатках. Aber er lebte in den Zelten. Смотри. Schau her. Твое тело. Dein Körper. Палатка. Ist ein Zelt. Павел говорит, когда земной наш дом. Paulus sagte, als unser irdisches Haus. И потом так задумался, говорит, не. Und dann hat er so kurz nachgedacht und sagte, nein. Не дом. Kein Haus. Хижина. Sondern ein Häuschen. Zelt. Ein Zelt. Когда эта хижина разрушится. Also wenn diese Zelt auseinanderbricht. Мы имеем от Бога дом. Wir besitzen von Gott ein Haus. Вот это дом. Dieses Haus. Нерукотворенный, вечный. Der ist nicht von Menschenhand gemacht und der ist ewig. А вот эта палатка. Aber dieser Zelt. Разрушится. Das wird auseinanderfallen. Я просто жду момента. Ich warte nur bloß auf diesen Moment. Разрушится. Das wird auseinanderfallen. И мы имеем дом. Und wir besitzen ein Haus. Другое тело. Also einen anderen Körper. Которое Бог сотворил. Das, was Gott geschaffen hat. И он вечный. Und dieser ist ewig. Мы живем в палатке. Wir leben in einem Zelt. Красивое или некрасивое. Ob es schön ist oder nicht so. Дырявое или еще новое. Ob das neu ist oder bereits löchrig. С геморроем или без? Mit Hämorrhoiden oder ohne? Она палатка. Das ist trotzdem ein Zelt. Даже у самого спортсмена там. Sogar bei dem besten Sportler der Welt. Палатка. Amen. Es ist immer noch ein Zelt. Все могут сказать громко. Amen. Alle können Amen sagen. И она разрушится. Und es wird auseinanderfallen. И больше того, друзья. Und noch mehr, meine здесь, Freunde. Здесь все палатки. Hier ist alles ein Zelt. Все. Es ist alles hier ein Zelt. Все, что на земле. Also alles, so auf der Erde ist. Это все палатки. Es sind alles Zelten. Германия. Deutschland. Палатка. Ist ein Zelt. США. USA. Палатка. Ist ein Zelt. Украина. Украина. Палатка. Ist ein Zelt. Россия. Russland. Палатка. Ist ein Zelt. Вся земля. Die ganze Erde. Палатка. Ist ein Zelt. Земля и все дела на ней. Erde сгорят. Und alle Werke auf ihr werden сгорят. Verbrennen. Werden сгорят. Alle verbrennen. Библия это так четко говорит. Das sagt die Bibel klar und deutlich. Сгорят. Es wird alles verbrennen. А мы ожидаем новое небо. Aber wir warten auf den neuen Himmel. И новую землю. Auf die neue Erde. На которых обитает правда. Auf denen die Gerechtigkeit und Wahrheit herrscht. Здесь ее. Hier? Нет. Hier gibt es sie nicht. На земле. Hier auf der Erde. Здесь она не живет. Hier lebt sie nicht. Правда? die Wahrheit lebt dort. Поэтому, Петр заговорит, да? Deswegen sagt das, ich denke Петр, mal, Peter, Петрус. Петр говорит, мы ожидаем новое небо, новую землю. Er sagt, wir warten auf neue Stadt, auf den neuen Himmel, на которых живет правда. Auf denen die Wahrheit lebt. А здесь в палатках ее нет. Aber hier in den Zelten existiert sie leider nicht. И основание есть только у небесного Иерусалима, друзья. Und ein Fundament hat nur das himmlische Jerusalem. Этот город. Diese Stadt. Который ждал Авраам. Auf das der Abraham so sehnsüchtig gewartet hat. И проблема в христианах в том, что они распаковали свои чемоданы на земле. Und Problem von Christen ist, dass sie ihre Koffer bereits auf der Erde ausgepackt haben. Они приняли палатку за свой город. Sie haben ihr Zelt für eine sie halten praktisch ihr Zelt als eine Stadt. Они говорят на палатку. Sie sagen auf ein Zelt. Это мой город. Es ist meine Stadt. Они говорят на свою палатку. Sie sagen auf ihr Zelt. Это мой город. Es ist meine Stadt. Нет, это не твой город. Nein, es ist nicht deine Stadt. И в следующий раз, если ты скажешь, на этом кладбище лежит моя бабушка. А wenn du nächstes Mal sagst, auf diesem Friedhof liegt meine Oma begraben. Прикуси себе язык. Dann bitte beiß mal auf deine Zunge. Потому что ты врешь. Weil du lügst. Там не лежит твоя бабушка. Dort liegt nicht deine Oma. Там лежит ее тело. Dort liegt ihr Körper. Твоя бабушка или в небесах, или в аду. Deine Oma ist entweder im Himmel oder in der Hölle. Но она не на кладбище. Aber sie befindet sich nicht mehr auf dem Friedhof. Там лежит только палатка. Dort liegt nur das Zelt. Amen. Amen. Моя тема сегодня вообще-то называлась «Палатки и город». Mein Thema heißt heute eigentlich das Zelt und die Stadt. Палатки. Das Zelt, это все, что мы здесь имеем. Das ist das, was wir hier alles haben. Включая твое тело. Inklusive dein Körper. Но есть город. Aber es gibt eine Stadt. Он вечный. Und der ewig ist. Аллилуйя. И мир проходит. Und die Welt vergeht. И похоть его. Und die Begierde, а исполняющий волю Божию, aber derjenige, der den Willen Gottes tut, пребывает вовек, verbleibt in Ewigkeit, вовек, in Ewigkeit. О, Боже мой! О, Herr! Спасибо тебе! Danke dir! Давайте мы встанем, Господь! Lass uns aufstehen zusammen! Holy, holy, holy! Закрой свои глаза! Schließ bitte deine Augen! Спасибо тебе! Подними свои руки Господу. Hebe deine Hände zum Herrn. Подними свои руки к небесам. Erhebe deine Hände zum Himmel. Дух Святой. О, Heiliger Geist. Спасибо. Danke dir. За родину, Господь. Für die Heimat, Herr. О, раба я раганда сиелори. Мы здесь странники и пришельцы. Wir sind hier Fremdlinge und Wanderer. Везде. Überall. На земле. Auf dieser Erde. Наше жительство на небесах. Denn unser Wohnort ist im Himmel. Моя родина на небесах. Meine Heimat ist im Himmel. О, раба сирей, фарала хола маноса. Оттуда мы ожидаем. Wir erwarten von dort. Спасителя нашего. Unseren Retter. О, раба сирей, грейша рахо мандория. У нас здесь нету города. Wir haben hier keine bleibende Stadt. Нету города. Wir haben hier keine Stadt. Мы ищем будущего. Wir suchen nach der Halleluja. Zukunft. Halleluja. Halleluja. Ria rabbede de rigosta fara la vida re la honda. Me bada gisso hondo riesce credere le farta. Помолись сейчас на языках, если можешь. Bitte jetzt in Zungensprachen, wenn du es kannst. Молись, как ты можешь сейчас. Bitte, wie du es kannst. Благодари Папу на небесах. Danke dem Papa im Himmel. Да, мы говорим, Отче наш, сущий на небесах. Wir sagen, Vater unser im Himmel. Halleluja. Halleluja. Мы ожидаем твою помощь, Господь. Wir erwarten deine Hilfe, Herr. Vom Himmel. Halleluja. Благодарим тебя, Дух Божий. Wir danken dir, Geist Gottes. Рефадария де гидоро лоши торло хондрия. Скажи со мной, Господь. Sag mit mir gemeinsam, Herr. Спасибо. Danke dir. Что ты родил меня свыше. Dass du mich von neuem geboren hast. Свыше. Von oben. Духом Святым. Durch deinen Heiligen Geist. Ты вложил в меня чуточку небес. Du hast ein Teil vom Himmel in mich hineingelegt. Иисус. Jesus. Я приду к тебе. Ich komme zu dir. И ты будешь принимать меня. Ты ожидаешь меня. Спасибо тебе, что у меня есть родина на небесах. Прости меня, Господь, что я забывал об этом. Сейчас хорошее время покаяться. Es ist eine gute Zeit, Buße zu tun Богу, und zu sagen, меня, Gott, danke, vergebe mir, wo mein Kopf in anderen Dingen gelebt hat da, und beschäftigt war. Und Buße zu tun darin, день, wenigstens an diesem Sonntagmorgen, geh überhaupt nicht in die Social Medias rein. Schalte sie absolut ab. Da, оставь свою голову, пожалуйста, в хорошей пище. Behalte deinen Kopf bitte im guten Essen. Okay, хотя бы воскресенье. Wenigstens am Sonntag. Не захламляй себя этой ерундой. Vermühle dich nicht mit diesem Unsinn. Jesus, Jesus. Спасибо, папочка. Danke, Papa. Давайте вместе помолимся, Отче наш, это очень. Lass uns gemeinsam Vater unser beten. Konzentrierte на небе молитва. Es ist ein sehr konzentriertes Gebet im Himmel. Да, и хотя он Папа учит нас молиться, obwohl Papa uns beibringt, wie wir beten sollen, о хлебе здесь, на земле, über das Brot hier auf der Erde, он все равно напоминает нам, er erinnert uns trotzdem, на небесах, was im Himmel ist. Да? Ja. Поэтому хорошо, если ты молишься этой молитвой, даже deswegen, каждый день. Es ist auch gut, wenn du jeden Tag dieses Gebet sprichst. Не обязательно, но ты будешь просто концентрировать себя на небе. Es ist nicht unbedingt, aber du wirst dich konzentrieren auf den Himmel. Научитесь с детьми вместе еще раз молиться, молитву Отче наш. Nochmal, lernt mit euren Kindern Vater unser zu beten. Это ответственность папы, мам. Das ist die Verantwortung von Papas und von Mamas. Отче наш, сущий на небесах. Vater unser, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Да придет царствие твое. Dein Wille geschehe. Да будет воля твоя. Здесь, на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns vor dem Bösen. Denn dein ist das Reich und das Reich und Kraft in Ewigkeit. Amen. Amen. Gott eine große Ehre. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Jesus. Спасибо, Господь.